Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute das Hörspiel Don Don Don Quixote Attaque von Hans Bluck. Ein Stück, das 2014 im Rahmen der Hörspielwerkstatt entstanden ist, die der Deutschlandfunk in Zusammenarbeit mit der Schauspielschule Ernst Busch Berlin initiiert hat. Hans Blocks Hörspiel-Erstling wurde 2015 mit dem Grand Prix Marolitsch ausgezeichnet. Der Fahren kann losgehen. Et 30 ans plus tard, il fallut avouer que j'ai couru avec des battus. Ich heiße seit heute Don Quixote! Hallo! Wie heißen Sie? Hört mich denn keiner? Hallo! Hallo! Hört mich denn an Hilfe? Kann man nicht so weitergehen? Da muss man mal nachdenken, mal Stopp machen hier! Stopp! Mal nachdenken! Eine Minute nachdenken! Es muss sich was ändern! Sie haben nicht recht! Und Sie können mich jetzt hier umfahren, ist mir scheißegal! So, jetzt halten wir mal an hier, ja? Wir warten jetzt mal eine Minute. Und eine Minute haben Sie jetzt, um mal nachzudenken, über diesen Wahnsinn. Unbeschwerter Zuhörer. Auch ohne Schwur kannst du uns glauben, wir wünschten, dieser Abend sei das Schönste, Stolzeste und Klügste, das man sich je erdenken kann. Und doch beschleicht uns das Gefühl, dass wir auch dieses Mal den Boden unter den Füßen verloren haben. Schließlich haben wir uns damit abgefunden, denn wir denken, dass genau das die Qualität des Hörspiels ist. Hier kann man noch Sachen tun, die draußen schon lange keinen mehr interessieren. Vorhang auf! Ich heiße Don Quixote. Vielmehr Don Quixote von der Mancha, weil ich von dort herstamme. Und ich werde als fahrender Ritter dieses Fleckchen Erde und dann alles, was es sonst noch gibt an Fleckchen, von allem vielen, vielen, vielen, vielen Bösen befreien. Ja, das werde ich tun und Sie werden sich daran erinnern, so wie ich mich einst erinnert habe. Es gab nämlich eine schöne, lang zurückliegende Zeit, in der es Worte wie meins und deins nicht gab. Diese Zeit war eine Zeit der Freude, eine Zeit des Glücks und eine Zeit der Liebe. Ich heiße seit heute Don Quixote. Und wie heißen Sie? Und wie heißen Sie? Meine Damen und Herren, dieses Hörspiel wurde mit hochsensorischen, hypersensiblen Mikrofonen aufgenommen und wird sich daher im Laufe der Sendung in Ihrem Unterbewusstsein ausbreiten. Das, was die Kunst immer wollte, haben wir nun geschafft. Wir werden Sie heute Abend bis ins Schlafzimmer begleiten. Dieses Hörspiel ist übergriffig und folgenschwer. Für eventuelle Schäden übernimmt der Deutschlandfunk alle Haftung. Falls Sie das Hörspiel aus diesem Grund verlassen wollen, nutzen Sie nun die geeignete Möglichkeit, um auszusteigen, bevor es zu spät ist. Allen anderen Zuhörern wünschen wir auf diesem Wege einen unterhaltsamen Abend mit dem Hörspiel Don Quixote. von der Unverhältnismäßigkeit der Dinge oder ein anarchistischer Eselritt mit Feuern oder einem anderen Untertitel nach dem Welterfolg von Miguel de Cervantes. Don Quixote. Ein anarchistischer Eselritt mit Feuern. Dies ist eine Produktion des Deutschlandfunks und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Miguel de Cervantes, diese kleine Dreckige. Was? Ich bin dabei. Was? Das hat mir niemand. Hans, was mir nicht gesagt ist. Ernst, ich. Ah, oh mein Gott! Oh, Ernst Busch! Wir befinden uns in einer beliebigen Kneipe im kleinen Dörfchen La Mancha. Wie gewohnt verbringt die Dorfgemeinschaft hier nach schwer verrichteter Arbeit ihren wohlverdienten Feierabend. Einer, der an diesem Abend fehlt, ist Don Alonso. Parallel zum heiteren Treiben sitzt er, allein in seinem Gemach, vertieft in diverse Ritterromane. Er verschlingt eine Geschichte nach der anderen, bis er innehält und eine eigensinnige Idee durch seinen Kopf schießt. Ich heiße seit heute Don Quixote. Vielmehr Don Quixote von der Mancha, weil ich von dort herstamme. Und ich werde als fahrender Ritter dieses Fleckchen Erde und dann alles, was es sonst noch gibt, ein Fleckchen von allem, vielen, vielen Bösen befreien. Ja, Sancho, wir leben in einer verzauberten Welt, zu einer verzauberten Zeit. Und gegen diesen Zustand muss etwas gemacht werden. Gegen diese bestehenden Umstände muss ich mit meiner Lanze ankämpfen, damit man sich dieser Welt wieder zugehörig fühlen kann. Deswegen ist es wichtig, ein fahrender Ritter zu sein. Ritter zu sein. Gib mir nun den Helm, der zu deinen Füßen liegt. Helm, lieber Don Alonso. Was redest du da, Sancho? Das ist seine Schlacht. Du sitzt vor dem Ritter Don Quixote. Sei glücklich, denn ich habe dich auserkoren, mit mir zu ziehen in die Schlacht gegen das Böse. Die Schlacht gegen den einhörnigen Ritter Pat. Wir werden die Schwachen aus ihrer Not befreien. Wir werden mit erhobener Brust durch das Land ziehen und ein Zeichen setzen für eine kommende Gerechtigkeit. Garadek! Ja, ich reite auf meinem Pferd. Hier in Berlin? Hier in Berlin, ja. Ich habe da einen Garten. In der Scharnowstraße 33b. Da ist ein Garten dahinter, den sieht man von der Straße auch gar nicht. Reiten Sie da hier auf dem Bürgersteig oder auf dem Damm? Ja, auf dem Damm. Auf dem Bürgersteig darf ich ja nicht. Und auf dem Damm dürfen Sie? Auf dem Damm darf ich, aber ist mir auch scheißegal, wenn da die Autos aber dann warten. Aber machen Sie da auch Friedrichstraße und so? Friedrichstraße, ja. Und das Pferd, scheut es nicht manchmal, wenn so Krach oder Laster da sind? Ja, das eben. Aber es kommt keiner auf die Idee zu sagen, die Laster müssen weg, sondern alle sagen nur, das Pferd muss weg. Nachdem Don Alonso seine bürgerliche Existenz nun endgültig aufgab, und als Don Quixote mit Sancho Panza, einem Pferd und einem Esel in die Welt zog, um sie von allem Bösen und Ungerechten zu befreien, dauerte es nicht lange, dass die beiden zum Gesprächsthema des Dorfes wurden. Na, wenn ich diesen Kind nicht kriege. Der Don Alonso denkt, er sei ein fahrender Ritter. hat sich auf einem Pferd in die spanische Prärie begeben, um gegen irgendwelche zauberhaften Wesen zu kämpfen. Aber mit meiner Rasierschüssel! Er will die Welt retten! Die Welt retten! Und das Beste ist ja, der hat diesen Sancho Panza aus dem Dorf mitgenommen. Der will auf einem Esel den Verrückten folgen. Wenn ich diesen Gauner in meine Finger bekomme. Du regt aber nicht so auf, ja, regt aber nicht so auf. Endlich ist immer was los in unserem Dorf. Und dieser Spinner hat sich meine Rasierschüssel mitgenommen. Und während die Dorfbewohner ihre Köpfe ausgiebig schüttelten, um eine Lösung aus der misslichen Lage zu gewinnen, lagen Don Quixote und Sancho Panza schlaflos in der Nacht. Der eine wartend auf neue gute Taten, der andere wartend auf ein weiches Bett. Sancho. Sancho. Hey. Sancho. Warum bist du denn noch wach? Ich weiß nicht recht. Schlaf jetzt. In ein paar Stunden musst du mich von der Nachtwache ablösen. Verzeih mir. Aber ich glaube, mir ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken an all die Abenteuer, die uns bevorstehen. Aber warum? Ich habe dich zu meinem Schildknappen ernannt. Zu dem Schildknappen des fahrenden Ritters Don Quixote. Wir beide haben die Möglichkeit, die Welt von allem Übel zu befreien. Ist das nicht ein Gedanke, der dich mit Glück erfüllt? Das mag sein. Und doch denke ich in diesem Moment eher daran, wie es wohl sein mag, in meinem Federbett in der Mancha zu liegen. Unter freiem Himmel ist es hart und kalt zugleich. Aber Sancho, du wirst Statthalter einer Insel, die ich zu erobern gedenke. Vielleicht mache ich dich zum König desselbigen. Das ist nett von dir. Und wie lange wird die Reise bis dorthin wohl gehen? Meine Frau wartet schließlich allein zu Hause und ich habe auch als Bauer meine Pflichten zu erfüllen. Ich meine, deine Frau wird zur Königin erkoren. Ja, du musst es wollen, Sancho. Verlass dich auf deinen Willen. Erniedrige dich nie und wünsche dir nie weniger, als du wert bist. Es muss ja nicht gleich der König sein. Ich denke, dass meiner Frau die Krone nicht eben günstig zu Gesicht stehen wird. Mit diesem Statthalterposten bin ich wohl erst einmal genügend ausgelastet. Ausgezeichnet. Wir sind uns in allem einig. Ja, das ist doch schön. Und es wird höchste Zeit, loszureiten. Insgeheim. Solange niemand da ist, packen wir es an, Sancho. Also nicht gleich alles überstürzen, mein lieber Herr. Da ziehe ich es dann doch lieber vor, meine paar Stunden Schlaf zu bekommen. Wir müssen ja morgen uns den Weg weisen wird. Nun gut. So soll es sein. Aber aber das dürfen wir doch nicht zulassen, wa? Ich meine, alles, was er braucht, ist Schlaf. Ja, richtig. Viel richtig. Ja, Schlaf. Schon richtig. Sehr ja. viel Schlaf, ja. Ja, ja. Sein Gehirn befeuchtet, ja? Und kräftigt, ja? Ja, sein Gehirn befeuchtet. Ich brauche unter allen Umständen meine Rasierschüssel, die heißt es klar. Revolution! Wollt die Revolution? Ja! Wollt ihr die totale Revolution? Ja! Ho, ho, Ho Chi Minh! Ho, ho, Ho Chi Minh! Ho, ho, Ho Chi Minh! Dich kann keiner mehr fragen, warum siehst du so scheiße aus, ne? Frag keiner mehr. Sieht gut aus, ja. Ja, das bildest du ja. Nein, du musst einfach sagen, du musst einfach sagen. Du hast gar keine Kamera da. Ich muss, du musst sagen, ich bin im Arsch, ich bin krank, genau, ich brauche Tabletten, das musst du sagen. Aber keiner traut sich, dich zu fragen. Ich bin schizophren, ich habe kein Problem. Ich heiße Don Quixote. Und man muss vor allen Dingen, muss man den anderen vielmehr Don Quixote von der Mancha, weil ich von dort her stamme. Und ich werde als fahrender Ritter dieses Fleckchen Erde und dann alles, was es sonst noch gibt, ein Fleckchen von allem vielen, vielen, vielen, vielen Bösen befreien. Ja, an die unteren Spenden, ja. Ja, das ist die Aufgabe, ja. Und es lohnt sich nicht zu arbeiten, steht da. Es gab nämlich eine Chance, Don Quixote zurückkriegen. Ziel mir Don Quixote von der Mancha, weil ich von dort herstamme, nicht gab. Und ich werde als fahrender Ritter dieses Fleckchen Erde und dann alles, was es sonst noch gibt, ein Fleckchen von allen vielen, vielen, vielen, vielen, vielen. Ja, geht's mir gut. Ja, du bist krank. Ich kann nicht ja, wo du wo man jetzt sagt zu dir, du bist krank. Du bist krank und seitdem geht's mir gut. Ja. Ja. Ja. Seitdem bin ich eigentlich nicht mehr krank. Und diese ganzen Leute, die hier rumrennen, die sagen krank. Das alle nicht. Die sagen nicht, dass sie krank sind. Die sagen nicht, dass man dass das hier scheiße läuft. Ja. Sagen die nicht. Ich heiße Don Quixote. Viel mehr Don Quixote von der Mancha, weil ich von dort her stamme. Was wollt ihr noch mehr? Ja, der Zutzis, ey. Dun, dun, dun. Wir beglückwünschen Sie dazu, noch immer an den Hörapparaten zu sein und versprechen Ihnen auch in den kommenden 274 Minuten jede Menge aufregender Abenteuer und irrwitziger Taten unseres Freundes Don Quixote. Sancho Panza und Don Quixote, die es erfolgreich geschafft haben, ihr Heimatdorf La Mancha zu verlassen, sitzen noch immer in der dunklen Nacht und warten auf die erste große Schlacht. Schalten wir nun zurück, direkt rein in das Geschehen. Sie können mich jetzt hier umfahren, ist mir scheißegal. Sie haben nicht recht. Ja, Sie haben nicht recht. So, Sie haben Berliner einfach Polizei, nicht recht. Berliner Polizei, Sie kommen mal von der Straße runter. Ja. Sancho. Sancho. Eine Sache noch, bevor du schläfst. Was? Sancho, vergiss nie. Es gab Zeiten, in denen Worte noch was meinten. In denen die Besitztümer nicht in mein und dein aufgeteilt wurden. Mhm. In denen die Menschen freiwillig untereinander teilten, was ihnen die Natur gespendet hat. Mhm. Der Traum des fahrenden Ritters ist es, die strahlende Zeit zu neuem Leben zu erwecken. Mhm. Ich schlaf jetzt. Hm? Schlaf jetzt. Mhm. Auch wenn ich nicht jedes Wort verstanden habe, weiß ich doch, was ihr mir sagen wollt. Herr Ritter Don Quixote, Ritter von der traurigen Gestalt. Und nun lass uns schlafen, es ist reichlich spät geworden. Wie hast du mich genannt? Ach Gott. Verzeih mir, aber das liegt in meiner Familie. Ich kann mir einfach keinen Namen merken. Don. Verdammt nochmal! Warum hast du diese Worte gesprochen? Oh mein Gott. Ich bin ein armer Bauer, der noch nicht mal lesen und schreiben gelernt hat. Wie soll denn einer wie ich wissen, warum er... Ritter von der traurigen Gestalt. Bitte, bitte sieh mich nicht so an. Ich habe euch im Mondlicht beobachtet. Ihr habt so ein trauriges Gesicht, wie ich es noch nie gesehen habe. Vielleicht seid ihr in Kämpfen ermüdet oder es kommt daher, dass euch rechts und vorne ein paar Zähne fehlen. Aber es war keineswegs bösartig gemeint. Dass dir plötzlich Weisheit zugeflogen ist und dir diese Worte in den Mund gelegt hat. So wisse denn, ich werde mich von nun an so nennen und auch eine traurige Gestalt auf meinem Schilde abbilden lassen. Also euer Gesicht, das reicht völlig aus, um zu begreifen, wer ihr seid. Schluss jetzt, Stichler. Ich nehme die Benennung mit aller Ehre an. Dieser traurige Ritter ist dazu geboren, unser unglückliches Zeitalter in ein goldenes zu verwandeln. Gefahren sind meine Hürde, aber auch große Heldentaten sollen meinen Weg schmücken. Lass uns also doch gleich losziehen in dieser Nacht, Sancho, damit wir die Schwachen und Hilflosen vor dem Grauen der Starken bewahren. Damit wir der Welt die unwiederbringliche verlorene Gerechtigkeit zurückgeben. Vorwärts, Sancho, es zählt jede Sekunde. Oh, das ist fantastisch. Dann! Mensch! Oh. Es wäre schön, wenn das in Erfüllung ginge. Tränen. Aber nicht heute Nacht. Tränen sind das, was wir brauchen in unserer Zeit. Tränen. Nicht immer glücklich, nein. I'm Don Quixote. I'm very literature. I'm full of spirit of Don Quixote, and I want to spread out my spirits to all the people of the world, not only here, only on other places, also to you, to other people like you, the spirit of Don Quixote, the very old European tradition. Stopp an dieser Stelle. Ja, und wer hat nur recht? Ja? Bloß weil es... Aber auf der anderen Seite, in einer Großstadt nur mit Pferden, das geht gar nicht doch, mehr. Doch, das geht. Doch, das geht. Dann wäre das wieder eine Stadt, wo man gerne drin wohnt. Aber ja. Wo lassen Sie denn die Pferde? Wenn Sie ja, wo lässt man denn die Autos hier? Ja. Gucken Sie sich das an, anstatt, hier, die ganzen Scheißautos. Anstatt den Parkhäusern vielleicht ein Pferdestall. Ja. Früher war ja Berlin nur mit Pferden. Ja, ich weiß ja. Klar, haben Sie das noch erlebt? Sehen Sie, Sie lachen darüber. Jetzt muss man lachen. Aber wir meinen es ernst. Ja, man muss es einfach nur dran glauben, dass das geht. Man darf sich nicht damit abfinden, dass das überall nur Autos fahren, sondern das ist ein Anfang, dass man sagt, statt Autos Pferde. Also Sie reiten wirklich auf dem Pferd, ja, und im Sommer wirklich. Fahren Sie Rad oder wie? Nee, immer auf dem Pferd. Das Tolle ist, also es ist sogar noch wärmer als Fahrradfahren. Also man bewegt sich auf dem Pferd. Natürlich, ja, man spürt sich, ja. Aber und dann der warme Körper. Sie, ist das Pferd nicht ein bisschen einsam alleine oder haben Sie zwei Pferde? Zwei Pferde. Wieso denn? Ich spiele kein Theater. Gar nicht. Ich rede doch jetzt keinen auswendig gelernten Text. Im Theater, da muss man den Text erst lernen und dann muss man ihn verdauen und dann muss man ihn leben lassen. Du fragst mich Dinge, die ich versuche, so einfach wie möglich zu beantworten, aber es ist mein eigener Text. Im Theater ist es das nicht. Im Theater geht das nicht. Das ist der Unterschied. Hast du Aktien? Ja. Welche? Post. Warum? Post! Ja. Wieso hast du Postaktien? Wissen Sie, was ich so traurig finde? Also was ich jetzt wirklich brauche, ist eine Massage. Kann ich nicht. Das Leben ist immer anders, als man sich's vorstellt. Komm, mach damit. Komm, nur klein. Klitzeklein. Ich wünsche es mir wie einen Roman. Mir geht's nicht so gut. Hier wünsche ich den Börsencrash. Ich bin so lieb. Und er wird kommen. Nicht so lieb. Er wird so kommen. Nicht. So nicht. So nicht. Irgendwann läuft das Fass über. Dafür sollst du erhängt werden. Ich wünsche es mir wie einen Roman. Holla, holla, meine Herren. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Don Quixote von der Mancha, mein Name. Ich suche Abenteuer, beseitige das Unrecht und setze mich Gefahren aller Art aus, um diese zu überwinden. Das ist mir gelungen. Scheißegal. Sehen Sie nicht, dass ich mit wichtigen Dingen beschäftigt bin? Verzeihen Sie, edler Ritter, wenn Sie vielleicht für einen kurzen Moment von jenem Herrn dort ablassen könnten, um mir die Möglichkeit zu geben... Was reden Sie denn so merkwürdig? Lassen Sie mich in Ruhe! Letztlich geht es um zweierlei, wenn ich Sie, Herr Ritter, also eben bitten dürfte. Sind aber hartnäckig. Wohlan. Er kniet vor dem Bauern nieder, nimmt die Schüssel, den Helm von Mambrin vom Kopf und... Wenn Sie mich bitte zum Ritter schlagen wollen, so wäre ich Ihnen sehr verbunden. Was soll ich? Sie soll mich eben mit Ihrem Schwerte, jenem dort in Ihrer Hand, hier auf meinen beiden Schultern und dann auf den Kopf duschieren und sagen... Der Bauer, der das ganze Unterfangen als eine lächerliche Begegnung mit einem Verrückten abbuchte, sollte schließlich die ihm unverständlichen Worte sagen: Hiermit schlage ich Sie zum Ritter Don Quixote von der Mancha. Denn ich werde nicht eher wieder aufstehen, tapferer Ritter, bis eure Güte den Vorgang bewilligt hat, um den ich flehe, und der der ganzen Welt zum Nutzen gereichen wird. Wenn Sie dann verschwinden, gut. Wie war das gleich? Der Bauer nahm seinen Stock, mit dem er zuvor seinen Knecht verprügelte, und sagte die Worte: Hiermit schlage ich Sie zum Ritter Don Quixote von der Mancha. Don Quixote von der Mancha. Miguel de Cervantes. Danke, Miguel, an dieser Stelle. Besten Dank, edler Ritter. Nun bin ich offiziell einer euresgleichen. So, das war einerlei. Und zum Zweiten... Was denn nun noch? Zum Zweiten sagen Sie mir bitte, warum Sie jenem Edelmann dort Schläge verabreichen. Jener Edelmann dort ist mein Knecht. Und er kam heute erstens zu spät zur Arbeit und hat mir zweitens zwei Hühner gestohlen. Ist das die Wahrheit? Ich habe heute Morgen verschlafen, ja, aber das war das erste oder zweite oder vielleicht auch dritte oder vierte Mal. Kann ja schließlich mal passieren. Niemand ist perfekt. Und die Hühner, nein. Also das ist nicht korrekt. Die Hühner, die habe ich keinesfalls... Du, dir werde ich zeigen, Gott! Ah. Holla, holla, holla, holla. Ein unbescholtener Mensch wird von einem ungezogenen Ritter zu dessen Belustigung verprügelt. Sancho, aufgemerkt. Das darf so nicht sein. Ja! Und so nahm Don Quixote seine Lanze und zahlte den Bauern alles heim, was er zuvor seinem Knecht angetan hatte, um ein kleines bisschen Gerechtigkeit walten zu lassen. Das hier, gerade in diesem Augenblick, ja, das ist eine Produktion. Es, oh mein Gott. Deutschland funkt, ja, ich hab's geschafft. Ja. Ich habe es verstanden. Ich schwöre, wenn es denn sein muss, ich schwöre, dass ich ihn mit Respekt behandeln werde. Glauben Sie ihm nicht, der wird mich weiterschlagen. Sei beruhigt, das wird er nicht wagen. Denn er hat auf den Eid der fahrenden Ritterschaft geschworen. Und kein Ritter würde jemals den Eid brechen. Adi, Ihr Wort in Gottes Ohren. 2, 1, 0. Lift off. Save me. Take me away to the moon. Ist da mein Pferd? Ist da mein Pferd? Warum ist da mein Pferd geklaut? Mein Pferd! Mein Pferd geklaut! Ihr Pferd. Das ist doch mein Pferd hier! Hier! Doch, so ein Nilpferd! Ja, sag ich doch ein Pferd! Wildsau! Also Wildsau, okay, aber ein Nilpferd, sag ich doch, Pferd! Das ist die Maus und das ist die rauchende Henne! Durch diese meine Heldentat, Sancho, ist das Universum ein klein wenig heller geworden. Werde ich nun bald ein Statthalter sein? Noch ist es nicht so weit. Ruhm und Ehre kommen niemals über Nacht. Doch nur Geduld, Knappe. Die Zeit wird kommen. Und noch schneller kam die doppelte Prügel des Bauern, der sich für all die Beleidigungen, die der Knecht so offen aussprach, revanchierte. Ich bin so leidig. Der Knecht, der bis dahin ein recht passables Leben führte, wurde seither nie wieder gesehen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese Worte stammen übrigens von denen, den zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Spanien aber noch niemand kannte. Weißt du, ich glaube, man ist für alles, was man tut, verantwortlich. Ohne Ausnahmen. Wenn ich zum Beispiel meine Hand hebe, bin ich verantwortlich dafür. Oder wenn ich meinen Kopf nach rechts drehe, bin ich verantwortlich dafür. Ich heiße Don Quixote. Vielmehr Don Quixote von der Mancha. Ich vergesse, dass ich für alles verantwortlich bin. Trotzdem bin ich's. Und auf eine einsame Insel zu gehen, wie du meintest, ist Blödsinn. Bleibt autonom. Bleibt bei euch. Lasst euch nichts erzählen, sondern glaubt an eine Zukunft, die ihr bestimmen werdet. Und niemand anderer. Ich glaube, man ist für alles, was man tut, verantwortlich. Ohne Ausnahme. Es gab nämlich eine schöne, lange, zurückliegende Zeit, in der es Worte wie meins und deins nicht gab. War Don Quixote vielleicht ein Terrorist? Weiß ich doch nicht, wer Don Quixote ist, Mann. Ich will eine Zigarette und ein paar Armbrot. Schönen Abend euch, ja. Viel Spaß mit eurer Freiheit. Weißt du, wer wirklich der Letzte war, der das gemacht hat, was er wollte? Der eben nicht diese ganzen vorgestanzten Spuren... Ja, pass auf. Der die ganzen vorgestanzten Spuren akzeptiert hat, das war Don Quixote. Und deswegen habe ich heute, das war vorhin da oben, ja, im vierten Stock hier bei Block in der Hütte da oben, ja, habe ich beschlossen, ich bin Don Quixote, ich lasse Don Quixote. Da haben sie nämlich auch gesagt, den gibt's nicht mehr, den Don Quixote. Nee, den gibt's. Wir sind Don Quixote. Wir sind die Don Quixote-Bewegung. Ja, das ist sozusagen, denn bin ich Don Quixote 1, du bist Don Quixote 2 oder auch umgekehrt, du kannst auch Don Quixote 1, aber gut, ich war zuerst, ja. Also ich bin Don Quixote 1, du bist Don Quixote 2, du bist Don Quixote 3, wenn du willst, ja. Und dann sind wir die Don Quixote-Bewegung und wir ändern was. Mir fehlt was, du steckst zu tief drinne. Du würdest es gerne sein, du würdest es gerne sein und du kannst es auch weiter probieren, aber dir fehlt was, Mann. Dir fehlt was. Was Eigenes. Irgendwas Weltbewegendes, was deine Welt einmal umstürzt, auf den Kopf stellt und neu zusammenbaut. Sowas brauchst du, Mann. Dann kannst es wirklich sein. Meiner Meinung nach, Mann. Ich bin auch nur irgendein dummer Bettler von der Straße, der keine Ahnung hat, wer du bist. Du bist zu tief in diesem System schon drinne, Mann. Deine Gedanken sind zu tief davon beeinflusst. Mit diesem Don Quixote-Ding, das ist ein guter Anfang. Guter Anfang. Eine gute Sache, Mann. Das musst du weiterverfolgen und dann wirst du deine Welt schon irgendwie schon ein Stück weit verändern, auf jeden Fall. Aber die Basis, auf der du dich befindest, die ist nicht Don Quixote. Die Basis ist leider irgendwas anderes, das ist nun mal so. An dieser Stelle bitten wir den geneigten Hörer um Verzeihung. Ramon, wo bist du denn? Ab ans Klavier! Da es in einem modernen Hörspielformat keine Zeit mehr gibt, um Don Quixotes gesammelte Schlachten zu Gehör zu bringen, können wir diese hier nur aufzählen statt auserzählen. Spiel! Naja. Die Schlacht gegen den wandernden Ritter Volugai. Die Schlacht gegen den zitternden Ritter Sahne und die Schlacht gegen den bitteren Gefangenen von der Melle, die Schlacht gegen den zahnlosen Gladys, Ritter von der Heide und die Schlacht gegen Erwan, der einfache Erwan. Und die Schlacht gegen Christel. Der beißende Ritter von Prias. Naja. Die Schlacht gegen Ritter Jakes, der ohne Rüstung kämpfte. Und die gegen Avel Pavel, der einäugig besser sah als alle anderen Ritter dieser Welt. Und die Schlacht gegen Ritter Gwen. Die Schlacht gegen Ritter Morgan und Magloire. Und die Schlacht gegen Ritter Tugdual. Und die Schlacht gegen den Ritter vom Weißen Mond, der letzte Gegner von Don Quixote sein sollte. Die Bewohner des Dorfes, die nun endlich eine Lösung ihrer ausweglosen Situation sahen, schickten einen Abgesandten des Dorfes in die Schlacht. Ebenfalls verkleidet als Ritter sollte dieser Abgesandte Don Quixote besiegen. Und auf eben diese Weise wurde der fahrende Ritter Don Quixote bezwungen. Mit den eigenen Mitteln, die seine Krankheit waren. Den Preis, den er für diese verlorene Schlacht zahlen musste, ein vernünftiges Leben wie alle anderen zu führen. Doch schon bald nach der Ankunft in seinem Dorf erkrankte Don Quixote und war an sein Bett gefesselt, verlassen von allem Lebensmut. Wie fühlt ihr euch, lieber Herr? Mit dem Fuß schon im Steigbügel. Auf dem Weg zu meinem letzten Ritt. Aber diesmal wirst du mich nicht begleiten, Sancho. Sie sagen, ihr hättet eine Wahnvorstellung. Sancho, ich glaube, dass die Kranken ihre Krankheit besser kennen als die Ärzte. Ja, schon, aber von den Krankheiten, an denen die Kranken sterben, da leben die Ärzte. Kann man es ihnen verdenken? Mein Lieber, es ist nun Zeit zu gehen. Wenn ich zu lange bei dir bin, dann denken alle, dass wir wieder ausbrechen, um neue Abenteuer auszutragen. Stell dir vor, man hat uns hier für verrückt erklärt. Lieber Herr, was ist mit dir? Geh, Sancho. Sie haben recht. Sie sind es, die recht haben. Es ist besser, wenn ich dich nicht mehr sehe. Ich darf nicht mehr an alles denken. Warum denn? An meinen Wahn. An meine Welten. An eure Verrücktheiten? Oh, ich wünschte, es wären nicht die letzten. Weitere! Natürlich mit eurem Knappen, denn ich gehe mit euch bis ans Ende der Welt. Hey, warum kommt kein Lachen aus deinem Gesicht? Das kenne ich gar nicht. Geh jetzt. Ihr seid doch nicht so närrisch und haltet euch jetzt für vernünftig. Ein bisschen ist es schon so, Sancho. Und ich sage dir, man kann ganz gut an Langeweile sterben, wenn man vernünftig ist. So, Sancho, geh jetzt nach Hause. Unser Herr muss ein wenig schlafen. Bitte, lieber Herr, gucken Sie mich an und sagen Sie mir, dass das alles ein großer Wahn war, der über Sie gefahren ist. Nennen Sie mir Ihren wirklichen Namen. Es ist wahr. Ich habe all diese Ritterromane gelesen und ich gestehe, dass mir diese Lektüre ein wenig den Kopf verdreht hat. Aber wie kann die Lektüre unschuldiger Bücher unschuldig machen? Ihr habt eurem Jahrhundert den Rücken gekehrt, um in Ruhe in euren Wahnvorstellungen leben zu können. Heißt närrisch sein, wenn man ein Zeitalter herbeisehnt, in dem die Menschen gut und glücklich sein können? Utopien. Hirngespinste. Rauch. Das ist ein Wahn, der sie krank macht und von dem ich sie heilen muss. Ach Quatsch. Wieso denn? Bevor es zu spät ist. Der wollte das doch gar nicht. Ach Quatsch, wollte der nicht. Nee, wer ist denn krank? Ist Don Quixote krank? Der ist ja so krank. Ja, jetzt heißt es wieder, er ist krank, ja? Natürlich ist immer der Einzelne krank, aber nie die Gesellschaft ist krank. Da läuft ja immer alles richtig, ja? Bestätigen vielleicht wollte er gar nicht so leben. Ja, da muss man ihn natürlich sterben lassen. Sancho, erinnerst du dich an den Knecht, den wir von seinem Bauern befreit haben? Finde ihn und berichte mir, wie es ihm geht. Es geht ihm gut. Ich habe ihn erst gestern getroffen. Er lässt ausrichten, dass er von Glück erfüllt ist und bat mich, euch von vollem Herzen zu danken. Schluss mit den Lügen! Du hast diesen Knecht nicht getroffen. All das sind Hirngespinste, die euren Herrn ums Leben bringen. Wo lebt er jetzt? Also, er ist Wirt geworden. Ja, an einem geselligen Hof mit jeder Menge Tanz am Abend und frivolen Frauen. Das hättest du sehen müssen. Und wo befindet sich der Hof? Na, in Toboso. Toboso. Dort kenne ich keinen Hof. Doch, ein neuer Hof. Erst gestern gebaut aus hervorragenden Ziegelsteinen und Olivenbäumen und Zitronen, die duften, mein Lieber, und so schweig, ein kleines schweig, Gehege mit Streichel. Schweig jetzt! Du hast diesen Hof nie gesehen, weil es ihn nicht gibt. Doch. Sancho, hilf mir in den Steigbügel. Wir müssen den Bauern aufhalten, der womöglich noch immer seinen Knecht prügelt. Don Alonso, hört endlich auf und gebt zu, dass es weder schlagende Bauern, noch geprügelte Knechte, noch Zauberer oder Riesen gibt. Sancho, hörst du diesen Rüpel? Er beleidigt uns. Widerruft eure Wahnvorstellung. Nur so kann ich euch helfen. Mein lieber Don Quixote, ich werde den Knecht auffinden und weiter die Welt von bösen Zauberern befreien. Warum belügt ihr euren Herrn? Versteht ihr das denn nicht? Weil ich ihn liebe. Warum beschleicht mich die Vernunft, wenn ich sie so wenig brauche? Mein lieber Herr, nicht doch. Nicht doch. Mein lieber Herr. Vielleicht ist nur Don Alonso tot, aber Don Quixote noch am Leben. Wer weiß. Vielleicht werden seine Träume und Sehnsüchte weiterleben und wir werden von weiteren Geschichten hören, die Don Quixote erlebt hat. Vielleicht wird es diesen Namen noch geben, wenn unsere Namen längst vergessen sind. Meine Damen und Herren, Sie haben es geschafft. Dies war eine Produktion des Deutschlandfunks und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Miguel de Cervantes, Don Quixote. In der deutschen Bearbeitung von Jean-Jacques Louis Baguette. In der Rolle des Don Quixote, Jan-Josef Breustedt. In der Rolle des Sancho Panza, Matthias Moshaar. In der Rolle des Arztes und des Bauern, Alexander Hoch, höher, am höchsten. In der Rolle des Knechts und in vielen anderen Rollen Maximilian von Meyer-Breitschneider. Und unsere zuckersüße Ansagerin. Nina Hoss. Ja, da muss man hier natürlich sterben lassen, weil natürlich an dem, was der wollte, was er ändern wollte, das geht natürlich nicht. Da muss man ihn natürlich sterben lassen. Ja, ja, Romane, ja, natürlich stirbt er. Ja. Es geht ja immer nur darum, die herrschenden Verhältnisse, dass sie nicht geändert werden müssen. Dann lässt man die natürlich sterben, ja. Und dann ist er natürlich ein Held, aber es hat nicht geklappt. Aber natürlich klappt es. An der Gesellschaft muss man... Und der wird weiterkämpfen. Ich kämpfe weiter. Ich werde jetzt... Dorf, die Schwarz sein und weiterkämpfen. Was heißt denn Krankheit? Ich bin nicht krank. Natürlich, oder ich bin krank. Ja, von mir aus bin ich krank. Wenn ich krank bin, dann gehöre ich dazu. Dachte ich mir, ja raus. War ihr Schweine! Ihr Schweine! Ich bin Don Quixote! Deswegen bin ich hier! Dazu wurde ich geboren! Ich heiße seit heute Don Quixote! Soll ich jetzt? Sie hörten Don Don Don Quixote Attaque, ein Hörspiel von Hans Block nach Miguel de Cervantes. Mit Lisa Hirdener, Stefan Kolosko, Jan Breustedt, Matthias Moosbach, Alexander Höst und Maximilian Meyer-Brettschneider. Hey! Regie Hans Block, Ton und Technik Albrecht Panknin, Studio Z Piau. Produktion Deutschlandfunk in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2014. Mentorin Elisabeth Panknin, Redaktion Sabine Küchler.